Sie haben die Vorbereitungen zum Ausfall also schon getroffen, General? Es musste rasch und im Geheimen geschehen, König Zedekia. Wir hatten vorher keine Möglichkeit mehr, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Das erstaunt mich, General. Auch mussten wir fürchten, dass gewisse Leute am Hof unsere militärischen Maßnahmen hintertreiben, wenn nicht sogar dem Feind verraten würden. Sie wollen demnach einen anderen Plan nicht einmal mehr diskutieren? Es gibt nur noch den einen Ausweg. Die Babylonier haben am Mitteltor bereits einen tiefen Einbruch erzielt. Man könnte immerhin bis zum Schluss seinen Posten auf der Mauer verteidigen, General. Die Stadt ist verloren, König Zedekia, aber nicht die Armee. Die Armee ist ungeschlagen. Solange die Armee existiert, haben wir noch immer die Aussicht auf ein siegreiches Ende des Krieges. Und die hungernde Zivilbevölkerung in der Stadt, die Frauen, die Kinder, die Wehrlosen. Die wären sowieso nicht mehr vor dem Verhungern zu retten. Das ist hart, aber... General, wo ist in einem solchen Falle der Platz eines Königs? Bei der Armee, das ist klar. Da, wo hart gekämpft wird. Und was halten Sie von einer vernünftigen Kapitulation? Man könnte für die Stadt vielleicht das Schlimmste verhüten. Hat Jeremia neuerdings wieder Zutritt zum Hof? Was wollen Sie damit sagen, General? Das Militär wünscht nicht, dass am Hofe Erwägungen angestellt werden, für die ein Soldat, wenn er dergleichen zu äußern wagte, sofort mit dem Tode bestraft wird. Ich behalte mir dennoch meine Entschlüsse vor. Sie haben dafür Zeit bis zum Anbruch der Dämmerung, König Zedekia. Dann treten die Elitetruppen zum Ausbruch an. Milizverbände leisten in der Stadt hinhaltenden Widerstand, während das Gros sich etappenweise vom Feinde löst, um sich in der Jordanebene wieder zu sammeln. Ich melde mich, König Zedekia, wenn es soweit ist. Ich werde pünktlich zur Stelle sein. Ebed-Melech. Mein König. Bringen Sie mich mit Jeremia zusammen an einem Platz, wo ich nicht beobachtet werde.